zum deutsch-jüdischen Antagonismus. Die von Nahum Goldmann zutreffend porträtierte organische Weltanschauung, die deutsche, ist der Judenheit, dem Mindset des Trennungsprinzips, nicht nur unverständlich, sondern geradezu unheimlich. Sie versteht sie nicht und behandelt sie deshalb, wie man einen Feind behandelt. Diese Unversöhnlichkeit wirft die Frage nach dem Wesen der deutsch-jüdischen Feindschaft auf. Aus deutscher Sicht ist die Antwort schnell gefunden. Um in dem organschaftlichen Bild zu bleiben: Der jüdische Volksgeist ist wesentlich kein Organ des Weltgeistes, sondern eine Krebsgeschwulst in seinem Organismus. Der Jude Atzmon legt diese Bestimmung, wie bereits oben zitiert, wie folgt nahe. Zitat: Jüdischkeit ist eine ethnozentrische Ideologie, die von Exklusivität, Exzeptionalismus, rassischem Überlegenheitsgefühl und einem tief innewohnenden Hang zur Abspaltung, Segregation, getrieben wird. Zitat Ende. Segregation, die Absonderung, ist das Krebsprinzip. Die im Talmud für die jüdische Praxis gedeutete Auserwähltheit Israels ist ihrem Wesen nach die ausbeuterische Absonderung von den organschaftlichen Völkern bei gleichzeitiger gewebsartiger Einstreuung, Diaspora, in deren Körperlichkeit. Die Einstreuung erschwert die Wahrnehmung der Fremdkörpereigenschaft, was der Judenheit die Anlegung von Drainageschläuchen, Kreditsystem, für die Aussaugung der Lebenskräfte des Wirtsorganismus ermöglicht. Mit der Lehman-Pleite 2007 und ihren Folgen ist schlagartig und weltweit das jüdisch dominierte Bankensystem als Krebsgeschwulst bewusst geworden. Das ist schon für sich allein ein Riesenfortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit, denn erst wenn der Krebs als solcher bewusst und damit gesichtet ist, kann die Therapie einsetzen und zur Entfernung der Geschwulst führen. Kapitalismus ist Judaismus. Karl Marx und die Judenheit. Gilad Atzmon erweist sich auch in dieser Hinsicht als tiefblickender Sprecher des Weltgeistes, indem er mit einer in sich schlüssigen Gedankenführung in Anlehnung an Otto Weininger eine weitere epochale jüdische Schrift in die Erinnerung zurückgerufen und als Sprengsatz scharf gemacht hat: den Marxischen Essay zur Judenfrage. Atzmon vergegenwärtigt, dass für den Juden Karl Marx Judaismus Kapitalismus und Kapitalismus Judaismus war. Diese zweifellos richtige Beobachtung hätte der Anstoß sein können, der Frage nachzugehen, ob der Marxismus nicht ein einziges gigantisches Unternehmen war, die Aufmerksamkeit vom Judaismus als solchen abzulenken und als quasi überkonfessionelles Hassobjekt den Popanz Kapitalismus zu erzeugen, auf den, für die Judenheit gefahrlos, eingedroschen werden kann. Der Schlüssel für die Antwort liegt in seinem Essay zur Judenfrage, dessen erklärtes Ziel es war, vom Mosaismus wegzuführen. Darin heißt es, Zitat: Betrachten wir den wirklichen weltlichen Juden, nicht den Sabbatjuden, wie Bauer es tut, sondern den Alltagsjuden. Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden. Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Zitat Ende. Das klingt süffig und ganz harmlos. Tatsächlich ist es ein weltumstürzendes Täuschungsmanöver. Es gelingt sehr gut, die spezifische Prägung des Juden als Schacherer, den Jewish Mindset, aus der mosaischen Religion herzuleiten. Umgekehrt ist es wenig plausibel, den Mosaismus aus dem praktischen Bedürfnis und aus dem Eigennutz als jüdische Besonderheit zu erklären. Marx macht den Mosaismus zum Mysterium. Praktisches Bedürfnis und Eigennutz kommen doch nicht nur bei Juden vor. Wie könnte daraus der Mosaismus entstehen mit seiner scharfen Abgrenzung von den Völkern, genauer mit seiner feindlichen Ausrichtung gegen diese. Marx hinterlässt einen weißen Fleck. Der Begriff hingegen zeigt im Denken die Notwendigkeit des Mosaismus. Diese Betrachtung erweist den Marxischen Essay zur Judenfrage als eine historische Untat. Veranlasst war er durch die Streitschrift Judenfrage des Junghegelianers Bruno Bauer, der es als erster unternommen hatte, den Mosaismus in den Lichtkegel der deutschen idealistischen Philosophie zu rücken. Ich bin mir sicher, dass Marx die von der Hegelei ausgehende Gefahr für den Mosaismus erkannt hatte und herbeigeeilt war, diesen Brandherd zu löschen. Er hat sich diesbezüglich mit seinem Förderer Friedrich Engels in dem Gemeinschaftswerk »Die heilige Familie« an kleineren Geistesgrößen gegen den deutschen Idealismus ausgetobt und dabei den jüdischen Diskussionsstil »Schmäh ad personam« nach Deutschland eingeschleppt, der dann unter Stalin zum realen Totschlag noch vergröbert worden ist. Über Hegel selbst, genauer über dessen Rechtsphilosophie, hat er sich gleichfalls hergemacht. Wenn man Hegel nicht im Original gelesen hat, ist man gegen die marxistische Massaker am deutschen Idealismus ziemlich hilflos. Das ändert sich schlagartig bei der Lektüre der Hegelschen Phänomenologie des Geistes. Die Kenntnis derselben verwandelte Marxens Versuch, Hegel eine materialistische Umwandlung angedeihen zu lassen, für mich in die lebensgeschichtliche Chance, ihn als geistigen Übervater loszuwerden. Liest man die Tora und den Talmud als Handlungsanleitung für den wirklich weltlichen Juden, erweist sich Karl Marx als ein intellektueller Betrüger, denn es sind die heiligen Schriften der Juden, die mit göttlicher Autorität aus dem allgemeinen Menschen das steinerne Herz, den Kapitalismus mit gutem Gewissen, der seine Schurkereien als Erfüllung göttlichen Willens sieht, hervorzüchten. Die Annahme, dass dem Rabbinerenkel Karl Marx jene Schriften unbekannt geblieben seien, wäre wirklichkeitsfremd. Man gehe der Frage nach, warum es die Chinesen des ostasiatischen Altertums trotz ihres technischen Genies nicht zu kapitalistischen Verhältnissen gebracht haben. Und man wird die marxische Gesellschaftswissenschaft samt Histomat, historischer Materialismus, in einen Trümmerhaufen verwandeln. Die in allen ihren Spielarten letztlich auf Karl Marx zurückzuführende materialistische Deutung der Weltgeschichte als Dialektik von gesellschaftlicher Produktivkraft und gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen erweist sich insbesondere im Hinblick auf die Geschichte der asiatischen Völkerschaften als schiere Gedankenlosigkeit. Verstärkt wirkte bei meiner persönlichen Emanzipation von Marx die gerüchtweise Kenntnisnahme von Erzählungen über die Entstehung des Kommunistischen Manifestes, die in Kreisen des Politbüros des ZKs der SED die Runde machten. Von diesen Erzählungen erfuhr ich im Jahre 1990 vom Sohn eines Politbürokaders. Das Gerücht passt sehr gut zur jüdischen Art sowie zu dem Einfluss von Moses Hess auf Karl Marx, ebenso zu dem Inhalt des Briefes von Baruch Levi an ihn. Nach diesen Erzählungen soll das Manifest während einer Überfahrt über ein Gewässer entstanden sein. Marx und Engels, vom Wein beschwingt, sollen sich vor Lachen die Bäuche gehalten haben bei dem Gedanken, wie die deutschen Arbeiter auf dieses Programm, das gar nicht ernst gemeint gewesen sei, abfahren würden. Henry Ford, der Autokönig, war der erste und vielleicht einzige, der mit einem großen Einsatz an Geld und wissenschaftlichem Personal ein umfassendes Forschungsvorhaben realisiert hat, das darauf zielte, hinter dem Kapitalisten den jüdischen Bankier wahrnehmbar zu machen. Das Ergebnis dieser Forschungen ist unter seinem Namen in dem überaus wichtigen und aktuellen Forschungsbericht »Der internationale Jude« veröffentlicht worden. Fußnote: Als Faksimile beim Verlag Der Schelm Leipzig erhältlich. Ende der Fußnote. Das hätte ihm beinahe sein Lebenswerk, die Henry Ford Motor Company, gekostet. Die Judenheit organisierte einen Boykott seines Unternehmens. Ford selbst wurde zum Widerruf genötigt. Er hat aber die entsprechende Erklärung nicht selbst unterzeichnet, sondern ein Vertrauter von ihm in seinem Auftrag. Der Jude Karl Marx erweist sich unter diesem Blickwinkel als ein treues Mitglied seines Stammes. Gleichwohl ist sein Essay von so fundamentaler Bedeutung für das Verständnis des praktischen Juden, mit dem wir es allenthalben und heute mehr denn je zu tun haben, dass ich es für gerechtfertigt halte, die wesentlichen marxischen Gedanken hier wie folgt zu zeigen. Zitat: Solange der Staat christlich und der Jude jüdisch ist, sind beide ebenso wenig fähig, die Emanzipation zu verleihen als zu empfangen. Zitat Ende. Schon in diesem schlichten Satz zeichnet sich das jüdische Programm ab, wenn man in die Deutung einbezieht, was Marx im Folgenden als Negation des Jüdischseins propagiert. Der Staat soll entchristlicht werden, damit Juden an die Schaltstellen treten können. Der Schacher soll verstaatlicht werden, damit das Kapital als Staatskapitalismus unter die vollständige Kontrolle der Judenheit geraten kann. Zitat: Der christliche Staat kann sich nur in der Weise des christlichen Staats zu dem Juden verhalten, das heißt auf privilegierende Weise, indem er die Absonderung des Juden von den übrigen Untertanen gestattet, ihn aber den Druck der anderen abgesonderten Sphären empfinden und umso nachdrücklicher empfinden lässt, als der Jude im religiösen Gegensatz zu der herrschenden Religion steht. Aber auch der Jude kann sich nur jüdisch zum Staat verhalten, das heißt zu dem Staat als einem Fremdling, indem er der wirklichen Nationalität, seine chimärische Nationalität, indem er dem wirklichen Gesetz sein illusorisches Gesetz gegenüberstellt, indem er zur Absonderung von der Menschheit sich berechtigt wähnt, indem er prinzipiell keinen Anteil an der geschichtlichen Bewegung nimmt, indem er einer Zukunft harrt, welche mit der allgemeinen Zukunft des Menschen nichts gemein hat, indem er sich für ein Glied des jüdischen Volkes und das jüdische Volk für das auserwählte Volk hält. Auf welchen Titel hin begehrt ihr Juden also die Emanzipation? Eurer Religion wegen? Sie ist die Todfeindin der Staatsreligion. Als Staatsbürger? Es gibt in Deutschland keine Staatsbürger. Als Menschen? Ihr seid keine Menschen, so wenig als die, an welche ihr appelliert. Betrachten wir den wirklichen weltlichen Juden, nicht den Sabbatsjuden, wie Bauer es tut, sondern den Alltagsjuden. Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden. Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld. Nun wohl, die Emanzipation vom Schacher und vom Geld, also vom praktischen, realen Judentum, wäre die Selbstemanzipation unserer Zeit. Wir erkennen also im Judentum ein allgemeines, gegenwärtiges, antisoziales Element, welches durch die geschichtliche Entwicklung, an welcher die Juden in dieser schlechten Beziehung eifrig mitgearbeitet, auf seine jetzige Höhe getrieben wurde, auf eine Höhe, auf welcher es sich notwendig auflösen muss. Die Judenemanzipation in ihrer letzten Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit vom Judentum. Zitat Ende. Karl Marx zur Judenfrage, Band 1, Seite 348. Das ist eine an Eindringlichkeit nicht zu überbietende Warnung an die Judenheit vor der Emanzipation. Marx macht seinen Stammesgenossen bewusst, dass sie vermittels ihres Geldreichtums jetzt schon die Welt beherrschen und all das mit der begehrten Gleichstellung verlieren würden. Zwar ist der vorstehend zitierte Satz wahr, aber diese Wahrheit müssen Juden fürchten. Sie würden den Preis für die Emanzipation zu zahlen haben, das heißt die Geltung ihrer Religion, das Recht zur Absonderung, ihre geldbasierte Herrschaft einbüßen. Marx distanziert sich ausdrücklich von dieser Vision, indem er sie grammatikalisch in die irreale Möglichkeitsform setzt. Er formuliert, Zitat: Die Emanzipation vom Schacher und vom Geld, also vom praktischen realen Judentum, wäre die Selbstemanzipation unserer Zeit. Zitat Ende. Um aus der Lektüre dieses Ergebnis zu gewinnen, muss man sich gegenwärtig halten, dass in allen Worten, die Juden gebrauchen, eine doppelte Bedeutung liegt,

alle nationalen, natürlichen, sittlichen, theoretischen Verhältnissen des Menschen inwendig gemacht hat. Fußnote. Am klarsten ausgedrückt bei Johannes 1,1-5. Zitat. Im Anfang war das Logos, das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dieses geworden, und ohne es wurde auch nicht eines von dem, was geworden. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht des Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Zitat Ende, Ende der Fußnote. Diesen neuen Menschen hat der Jude Marx nicht geschaut. Sein Wirken in der Welt war der jüdische Versuch, den Menschen überhaupt zum Ebenbild Jahwes des Satans zu machen. Es ist der Jude, der mit seinem Geld bewirkt, dass die, Zitat, bürgerliche Gesellschaft sich vollständig vom Staatsleben getrennt, alle Gattungsbande des Menschen zerrissen, den Egoismus, das eigennützige Bedürfnis an die Stelle dieser Gattungsbande gesetzt, die Menschenwelt in eine Welt atomistischer, feindlich sich gegenüberstehender Individuen aufgelöst hat. Zitat Ende. Was ist die einzige Hoffnung dieses Völkchens? Dass wir den Juden nicht erkennen, wer er in Wahrheit ist. Was ist das Wesen des Geldes? Wie, warum kann die Judenmacht aus Geld erwachsen? Wir aber haben allen Grund, der Frage nachzugehen, was Marx mit seiner kommunistischen Utopie der Menschheit wirklich versprochen hat. Vielleicht war es Pol Pot, der Marx-Jünger aus Kambodscha, der seinen Meister darin richtig verstanden und durch seine Praxis, das Geld als solches abzuschaffen, mit 2 Millionen durch Genickschuss Ermordeten zur Kenntlichkeit entstellt hat. Marx macht das Geld zum Satan. Zitat. Das Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins. Und dies fremde Wesen beherrscht ihn, und er betet es an, Zitat Ende, um vom Juden und seinem Gott abzulenken. Das Geld als solches ist, Zitat, Materiatur der Freiheit und zugleich das Gegenteil, Materiatur der Unfreiheit, Zitat Ende. Es ist zur Erscheinung der Zinsknechtschaft verkommen, indem der Jude in der Formbestimmtheit als Bank, die nur eine ist in der Vielheit der Banken und anderen Geldsammelstellen, sich die Geldmacht angeeignet hat. Um frei zu sein, ist nicht das Geld abzuschaffen, sondern abzuschaffen ist der Geldjude. Der ist aufzuheben, im Hegelschen Sinne, allein dadurch, dass wir überall laut und deutlich aussprechen, wer er ist. Dann wird es auch kein Parlament der Welt mehr wagen, gehorsam Rettungsschirme aufzuspannen, um die jüdische Geldmacht zu retten. Wenn doch, dann werden die Völker sich zu wehren wissen. Gnade Gott denen, die die Grenzen ihrer Friedfertigkeit missachten. Die praktischen Schritte, dieses Ziel zu erreichen, sind vorgedacht, einfach und schnell zu verwirklichen. Es ist die Brechung der Zinsknechtschaft durch ein einfaches Gesetz, das im Prinzip alle Rechtstitel auf Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums ohne Gegenleistung, in Klammern Zins und Zinsderivate, annulliert, die private Kreditvergabe, außerstaatliche Geldschöpfung, rechtlos stellt und die Mängel des Marktes kompensiert durch die ergänzende Eigenwirtschaft des Staates, der Regionen, Kommunen und Familien, in Klammern Nationalsozialismus. Wir stehen vor der Entscheidung, uns dem unvermögenden Verstand, das heißt dem Judengeist, zu unterwerfen oder uns der Vernunft, dem deutschen Geist, anzuvertrauen. Wir sollten endlich lernen, jüdische Texte zu verstehen. Es würde uns dann nicht mehr die Chuspe entgehen, mit der Marx den jüdischen Welterfolg nicht nur enthusiastisch feiert, sondern diesen zugleich vor einem fehlgehenden jüdischen Selbstverständnis schützen will. Er ruft seinen Stammesgenossen zu, Zitat. Der Jude hat sich bereits auf jüdische Weise emanzipiert. Der Jude, der in Wien zum Beispiel nur toleriert ist, bestimmt durch seine Geldmacht das Geschick des ganzen Reichs. Der Jude, der in dem kleinsten deutschen Staat rechtlos sein kann, entscheidet über das Schicksal Europas. Während die Korporationen und Zünfte dem Juden sich verschließen oder ihm noch nicht geneigt sind, spottet die Kühnheit der Industrie, des Eigensinns der mittelalterlichen Institute. Zitat Ende. Bruno Bauer, Judenfrage, Verlag von Friedrich Otto, Braunschweig, 1843, Seite 114. Zitat: Es ist dies kein vereinzeltes Faktum. Der Jude hat sich auf jüdische Weise emanzipiert, nicht nur, indem er sich die Geldmacht angeeignet, Anmerkung, wie macht man das, sondern indem durch ihn und ohne ihn, Anmerkung, was nun, durch oder ohne ihn, das Geld zur Weltmacht und der praktische Judengeist, Anmerkung, was ist der praktische Judengeist, zum praktischen Geist der christlichen Völker geworden ist. Die Juden haben sich insoweit emanzipiert, als die Christen zu Juden geworden sind. Zitat Ende. Karl Marx zur Judenfrage, Band 1, Seite 372. An die Judenheit gerichtet. Was wollt ihr mehr? Was kann die christliche Welt euch noch geben, das ihr nicht selbst euch nehmen könnt? Zitat: Ja, die praktische Herrschaft des Judentums über die christliche Welt hat in Nordamerika den unzweideutigen, normalen Ausdruck erreicht, dass die Verkündigung des Evangeliums selbst, dass das christliche Lehramt zu einem Handelsartikel geworden ist und der bankrotte Kaufmann im Evangelium macht wie der reich gewordene Evangelist in Geschäftchen. Der Widerspruch, in welchem die praktische politische Macht des Juden zu seinen politischen Rechten steht, ist der Widerspruch der Politik und Geldmacht überhaupt. Während die erste ideal über der zweiten steht, ist sie in der Tat zu ihrem Leibeigenen geworden. Das Judentum hat sich neben dem Christentum gehalten, nicht nur als religiöse Kritik des Christentums, nicht nur als inkorporierter Zweifel an der religiösen Abkunft des Christentums, sondern ebenso sehr, weil der praktisch jüdische Geist, weil das Judentum in der christlichen Gesellschaft selbst sich gehalten und sogar seine höchste Ausbildung erhalten hat. Zitat Ende. An dieser Stelle streut Marx eine wichtige Hegelsche Erkenntnis ein. Zitat: Der Jude, der als ein besonderes Glied in der bürgerlichen Gesellschaft steht, ist nur die besondere Erscheinung von dem Judentum der bürgerlichen Gesellschaft. Zitat Ende. Damit ist der Jude in seiner doppelten Formbestimmtheit als innerer Jude und herausseiender Jude sowie die Einheit beider Momente ausgesprochen. Das ist die als Besonderheit eingekleidete Definition Gottes. Die bürgerliche Gesellschaft als Ganze ist ein besonderes Dasein, Gestalt Gottes, das die Bewegung der unterschiedenen Momente in sich hält und dadurch lebendig, genauer, Entwicklung ist. Im Vernunftdenken ist die Entwicklung aufzuzeigen, zu beweisen. Marx hätte an dieser Stelle die Judenfrage als Frage nach dem Wesen des Judeseins stellen müssen. Er hat das nicht getan und damit das Thema verfehlt. Er begnügt sich damit, in der für die Goyim bestimmten Bedeutungsebene die bekannten Vorurteile gegen Juden zu bedienen. Damit wirkt er auf Marxisten, zu denen er nicht gerechnet werden wollte, verwirrend. Hat er es nicht besser gewusst oder lenkt er absichtlich vom Thema ab? Moses Hess, sein Gesprächspartner, hat das Wesen des Judeseins als Gedanke klar und eindeutig ausgesprochen. Zitat: Aber das Judentum ist am Ende als das Grundprinzip der geschichtlichen Bewegung aufzufassen. Juden müssen da sein als Stachel im Leibe der westlichen Menschheit. Die Juden sind das Ferment der westlichen Menschheit, von Anfang dazu bestimmt, ihr den Typus der Bewegung aufzudrücken. Zitat Ende. Moses Hess, Die europäische Triarchie, hier zitiert nach Ulrich Fleischauer, Die echten Protokolle, Burdunk Verlag, 1935, Seite 217. Der Stachel im Leibe ist die daseinende, unmittelbare Negation des Leibes. Deshalb schmerzt er. Das Nein zum Leben der Völker. Das Sein muss. In seinem Werk Die heilige Geschichte der Menschheit geht Moses Hess über die Fermentation der westlichen Menschheit durch das Judentum hinaus. Zitat: Dieses Volk war von Anfang an berufen, die Welt zu erobern. Zitat Ende. Karl Marx und Moses Hess öffnen durch die Unterschiedlichkeit in der Behandlung der Judenfrage einen Einblick in das, worum es beiden ging. Marx spricht von der Weltherrschaft der Judenheit und führt diese letztlich auf das Geld zurück. Moses Hess spricht von der Eroberung der Welt und sieht den Grund der Judenherrschaft in der göttlichen Berufung. Als Juden lag es sowohl dem einen als auch dem anderen fern, die Menschheit, im nichtjüdischen Sinn, von der Herrschaft des Judentums zu befreien. Man sagt, Geld regiert die Welt. Das ist eine schlichte Erfahrungstatsache. Karl Marx lässt es völlig im Dunkeln, wie er von der Macht des Geldes auf die Macht des Judentums kommt. Geld haben doch nicht nur Juden. Für Moses Hess ist die Zuordnung von Geldreichtum und Judenmacht völlig klar. Den Juden ist von Moses in Jahwes Auftrag die Herrschaft über die Völker verheißen und die Geldleihe als Mittel zur Erlangung derselben bezeichnet. Zitat Ende. Vermutlich bestehen Strafgerichte in der Bundesrepublik Deutschland und der Zentralrat der Juden in Deutschland darauf, die Aussage, die Juden hätten sich die Geldmacht angeeignet und durch sie und ohne sie sei das Geld zur Weltmacht und der praktische Judengeist zum praktischen Geist der christlichen Völker geworden, als ein antisemitisches Vorurteil zu bewerten und als Volksverhetzung zu bestrafen. Das sollen wir uns bieten lassen? Marxens Behauptung löst bei vielen, auch bei mir, Zustimmung aus, obwohl er bezüglich des behandelten Gegenstandes einen weißen Fleck hinterlässt. Es wäre ja banal, wollte Marx aus der schieren, vielleicht rein zufälligen Tatsache, dass der reichste Bankier seiner Zeit, Meyer Amschel Rothschild, ein Jude war, auf einen wie auch immer gearteten Zusammenhang zwischen Geldmacht und Judenheit schließen. Die wenigsten, die ihm zustimmen, dürften die hier zitierte oder andere gleichlautende Bibelstellen kennen. Kennen Sie etwa die Bilanzen des Bankhauses Rothschild? Und was würde aus der Bilanz zu erkennen sein? Moses Hess schöpft aus der Bibel. Man mag ihn deswegen für einen Mystiker halten. Aber was sagt das schon? Ist Karl Marx zuverlässiger der Wahrheit auf der Spur? Wenn ja, warum? Er faselt doch nur ins Blaue hinein. Die Rede über die Macht des Geldes sei ihm, der das Kapital analysiert hat, gestattet. Aber seine Rede über Juden? Gilad Atzmon deutet die Judenschrift als Äußerung von Marxens Fähigkeit, dem inneren Juden zu widerstehen. In dieser Sichtweise denkt Marx über sein Judesein nach und spricht aus, was er dabei findet. Und so entdecken wir, ganz unerwartet, dass Karl Marx ein gläubiger Jude war. Seine prägnanteste Aussage über das Verhältnis von Judenheit und Welt erweist sich als geerdet im Alten Testament und nirgendwo sonst. Er hat sich gegenüber den Völkern nur besser getarnt als Moses Hess. Nach dieser Betrachtung kann ich gar nicht mehr sicher sein, dass Marx wirklich seinem Judesein widerstehen wollte. Seine geschichtliche Bedeutung als Gründervater des modernen Kommunismus beweist eher das Gegenteil. Er befähigte sich, ob bewusst oder unbewusst mag hier dahingestellt sein, Moses in moderner Gestalt zu sein, der sein Volk in das ihm von Jahwe gelobte Land zur Weltherrschaft führt. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Ihr habt nichts zu verlieren außer euren Ketten. So oder ähnlich mag auch Moses am Sinai gesprochen haben. Und war Marx nicht ein Geist mit Moses Hess und Baruch Levi und Adolphe Crémieux und Maurice Joly? Fußnote: Zu Joly siehe auch Theodor Fritsch, Handbuch zur Judenfrage, Seite 102, Zitat. Das von deutscher Seite für den Berner Prozess ausgearbeitete Gutachten Fleischhauers vermochte über die Entstehungsgeschichte der Protokolle Abschließendes zu sagen. Die Protokolle sind nicht auf dem ersten zionistischen Kongress zu Basel 1897 entstanden, sondern enthalten ein von B'nai B'rith-Orden auf einem gleichzeitigen Kongress zu Basel 1897 beschlossenes Weltherrschaftsprogramm, das unter Benutzung des 1864 erschienenen Buches des jüdischen Freimaurers Joly Gespräche in der Unterwelt zwischen Machiavel und Montesquieu entstand. Der von den Juden behauptete Zusammenhang der Protokolle mit der Judenkirchhofszene in Goetzes Roman Biarritz besteht nicht. Jolie wie Goetze benutzen vielmehr unabhängig voneinander ein älteres, bei den Rabbinern Russlands umlaufendes jüdisches Geheimdokument. Rede eines Rabbiners über die Gojim, das 1900 von dem österreichisch-tschechischen Abgeordneten Bresnowski in seiner Schrift »Die jüdischen Krallen« bekannt gemacht und auf Judas Betreiben 1901 in Prag beschlagnahmt wurde. Der Urtext der vorliegenden Protokolle wurde unter Benutzung der Dialoge Jolies in den 1890er Jahren in dem von dem fanatischen Vorkämpfer des Symbolzionismus Achat Ham gegründeten Odessa Geheimbunds Bnei Moshe, Söhne Moses, fertiggestellt und erhielt dabei die Form der Sitzungsberichte und der wiederholt vorkommenden persönlichen Anrede. Zitat Ende, Ende der Fußnote. Sein Geist hat sich als Marxismus-Leninismus-Stalinismus in Wirklichkeit zur schrecklichsten Weltmacht erhoben, von der die Völker wissen. Karl Marx war eine Inkarnation Jahwes, die sich in Lenin, Trotzki, Stalin fortsetzte. Aber an der Wurzel wirkte Moses Hess mit seiner Hinwendung zur revolutionären Tat. Rudolf Schey schreibt diesbezüglich über ihn, Zitat, die tiefste Wirkung, die von Hess ausging, war die Absonderung der tatentschlossenen Revolutionäre von den junghegelianischen Geistern, deren Wirkung sich darin erschöpfte, dass sie Tinte gegen das alte System spritzten. Dadurch war erst eine Verbindung zwischen den Paupers und den Intellektuellen möglich geworden. Die Vision einer neuen Welt, die geistige Vorbereitung künftigen Aufbaus, konnten sie nicht geben. Das war vielmehr das Werk von Hess. Damit war auch Marx vorausgeeilt, der ihn allerdings bald einholen sollte, bald überholte und ihm dann voranschritt. Nun gewann auch die Frage der Rassen, der Nationen neue Bedeutung für Hess. Die Rassen, die der organischen Sphäre angehören, müssten sich durch die wirtschaftliche Entwicklung in der sozialen Einheit aufheben. Aber sie haben innerhalb des Entwicklungsprozesses ihre besondere Aufgabe. Was lag für Moses Hess näher, als an diesem Punkte seines gedanklichen Werdegangs die Mission des Judentums zu untersuchen? So entstand Rom und Jerusalem, sein leidenschaftlicher Ruf nach Neubildung der jüdischen Nation. Will das Judentum seine Menschheitsmission erfüllen, so muss es erst wieder stark werden im eigenen Staat, der nur auf dem Boden von Eretz Israel entstehen kann. Nicht ein Messias wird die Befreiung bringen. Das jüdische Volk muss sich selbst befreien und damit zum Messias der Menschheit werden. Zitat Ende. Rudolf Schey, Juden in der deutschen Politik, Verlag der Heinebund, Berlin 1929. Zitiert bei Ulrich Fleischhauer, Die echten Protokolle, Seite 218.